So funktioniert der Lernweg. Lege mit deiner Lehrkraft fest, wann du welche Übungskarten bearbeitest. Wenn du eine Übungskarte erledigt hast, kannst du sie hier durchstreichen. So behältst du den Überblick. Du kannst den Lernweg auch nutzen, um die Reihenfolge deiner Übungskarten in den Kreisen zu notieren. Nach 4 Übungskarten ist eine Blitzleseübung dran. Das Ergebnis notierst du auf der Rückseite vom Lernweg. Wenn du mal nicht sicher bist, wie du den Lernweg benutzen sollst, kannst du deine Lehrkraft fragen.